Um 3:30, eine halbe Stunde vor dem üblichen Arbeitsende, stempeln Danny und Jesse aus. Danny schließt zum letzten Mal die Schule ab, sämtliche 7 Türen. Jesse umarmt Danny kumpelhaft, der das erwidert, begleitet von mehrfachem Schulterklopfen. Er sagt zu Jesse, der solle auf sich aufpassen und in Kontakt bleiben. Jesse sagt, Danny solle das ebenfalls tun. Während Danny nach Oak Grove fährt, blickt er immer wieder in den Rückspiegel und hält Ausschau nach einem Streifenwagen. Er sieht keinen. Als er nach Hause kommt, klebt ein Zettel an der Tür. Die Nachricht darauf ist kurz und deutlich: Verschwinde, wir wollen dich hier nicht mehr haben. Er reißt den Zettel ab, wirft ihn in den Küchenmüll, stellt sich kurz unter die Dusche und zieht frische Sachen an. Dann wählt er die Nummer von Ella Davis. »Hier ist wieder Danny Coughlin, Inspektor.« »Was kann ich diesmal für Sie tun?« »Mir ein kleines bisschen Vertrauen.« Danny erklärt, wozu er sie braucht. Sie sagt zwar nicht ja, aber nein sagt sie ebenfalls nicht. Auf dem Weg nach Great Bend hat er etwa 30 Meilen hinter sich, als hinter ihm ein Streifenwagen der Highway Patrol aus einem Feldweg biegt und ihn mit eingeschaltetem Blinklicht verfolgt. Der Trooper lässt kurz die Sirene aufheulen, was völlig unnötig ist, weil Danny bereits an den Straßenrand fährt und sein Fenster öffnet. Sobald das erledigt ist, legt er beide Hände ans Lenkrad, wo man sie sehen kann. Der Trooper heißt laut Namensschild H. Colton. Beim Nähern hat er eine Hand an seiner Glock, der Sicherungsriemen ist geöffnet. »Führerschein und Fahrzeugpapiere, bitte.« »Der Führerschein ist in meinem Portemonnaie«, sagt Danny. »Ich werde jetzt in die Gesäßtasche greifen und es herausholen.« Was er mit ganz langsamen Bewegungen tut. Sobald er Trooper Colton das Dokument überreicht hat, sagt er, »Jetzt werde ich ins Handschuhfach greifen und die Fahrzeugpapiere herausholen.« »Bewahren Sie im Handschuhfach eine Waffe auf?« »Nein.« »Und in der Mittelkonsole?« »Nein.« »Dann los.« Wieder in Zeitlupe öffnet Danny das Handschuhfach und zieht die Papiere heraus. »Haben Sie einen Versicherungsnachweis?« »Ja.« Er will wieder ins Handschuhfach greifen. »Lassen Sie ihn stecken. Und bleiben Sie ruhig sitzen, Mr. Coughlin.« Colton geht zu seinem Wagen zurück und greift nach dem Funkgerät. Danny bleibt ruhig sitzen. 5 Minuten vergehen, er wird zu spät nach Great Bend kommen, aber das macht nichts. Gelbert glaubt, dass er überhaupt nicht kommt. Nachdem Colton überprüft hat, dass der Tundra Baujahr 2011, den er angehalten hat, tatsächlich Daniel Coughlin gehört, was er bereits wusste, da ist Danny sich ziemlich sicher, kehrt er mit den Papieren in der Hand zu Danny zurück. Er händigt sie jedoch nicht aus. »Wissen Sie, warum ich Sie angehalten habe, Mr. Coughlin?« Das verneint Danny. »Sie sind in Schlangenlinie gefahren.« Danny weiß, dass das nicht stimmt, hält jedoch den Mund. »Haben Sie heute schon was getrunken, Mr. Coughlin?« »Falls Sie Alkohol meinen, lautet die Antwort nein.« »Was halten Sie von einem Alkoholtest? Sind Sie einverstanden, einen zu machen?« »Ja.« »Wie steht's mit Drogen? Nehmen Sie was in der Richtung? Gras, Ecstasy, Kokain?« »Nein.« »Würden Sie einer Durchsuchung Ihres Wagens zustimmen?« »Brauchen Sie dafür nicht einen Durchsuchungsbefehl oder sowas?« »Nicht, wenn ich bei Ihnen ein gefährliches Fahrverhalten beobachtet habe. Sie können einer Durchsuchung zustimmen oder ich kann Ihren Wagen abschleppen lassen.« »Na gut«, sagt Danny und öffnet die Tür. »Ich habe einen Termin, deshalb lasse ich Sie wohl lieber Ihre Arbeit machen.« Trooper Colton durchsucht die Kabine nachlässig, wobei er sich den Raum unter dem Fahrersitz für zuletzt aufspart. Den inspiziert er umso ausgiebiger und holt dazu sogar die Taschenlampe aus seinem Streifenwagen. Schließlich knallt er die Fahrertür zu und sieht Danny ausdruckslos an. »Was ist jetzt mit Röhrchenblasen?«, fragt Danny. »Wollen Sie mich etwa zum Besten halten, Sir?« Danny kann nicht beurteilen, ob die Wangen des Beamten gerötet oder von der Sonne verbrannt sind. »Nein. Abgesehen davon bin ich nicht in Schlangenlinie gefahren, was wir beide sehr wohl wissen.« »Ich werde Ihnen eine Verwarnung für rücksichtsloses Fahren ausstellen, Mr. Coughlin.« »Das würde ich lieber nicht tun«, sagt Danny, »sonst sehen wir uns nämlich vor Gericht wieder, wo mein Anwalt Sie fragen wird, ob Sie mit Inspektor Gelbert vom KBI gesprochen haben, bevor ich von Ihnen angehalten wurde. dann können Sie entscheiden, ob Sie die Wahrheit sagen oder Meineid begehen wollen, was Ihnen unter Umständen gar nicht gut bekommen könnte. Na, was denken Sie?« Colton lässt sich eine ganze Weile Zeit zu entscheiden, ob er das durchziehen will. Nein, das ist kein Sonnenbrand, er ist eindeutig rot geworden. Danny findet es schön, ausnahmsweise einmal nicht in der Defensive zu sein. Colton gibt ihm den Führerschein und die Papiere zurück. »Halten Sie sich fortan auf der richtigen Straßenseite, Sir.« Beinahe wagt sich Danny ein bisschen weiter vor, beinahe fragt er Colton, ob der ihm nicht wenigstens eine Ermahnung erteilen wolle, kommt dann aber zu dem Schluss, dass es reicht. Colton ist bewaffnet und hat den Sicherungsriemen über dem Griff seiner Dienstwaffe immer noch nicht geschlossen. »Das werde ich, Officer.« »Dann machen Sie, dass Sie wegkommen.« Colton folgt ihm 5 Meilen weit, wobei er fast Dannys Stoßstange küsst, dann biegt er ab. Die restliche Fahrt nach Great Bend verläuft ohne weiteren Zwischenfall.